Ich schlug die Mappe auf und fand zwei aus der Comicseite der Sonntagszeitung gefertigte Papierhüte. Das quietschende Rad war augenblicklich vergessen, und ich vermied es tunlichst, die Papierhüte anzufassen. Nicht, dass dadurch wieder irgendeine Vision ausgelöst wurde. In dem dunklen Backofen der Garage erschienen derartige Bedenken mitnichten grenzwertig, sondern durchaus vernünftig. Ich zog die Tür hinter mir zu und ging nach Hause. Dort angekommen, schaltete ich sofort mein Smartphone ein, um nach Tampa Matinee zu suchen. Darauf wäre ich nie gekommen, wenn ich nicht die Papierhüte gefunden hätte. Siri lenkte mich auf eine nostalgische Website, die ein ehemaliger WTVT-Angestellter ins Leben gerufen hatte. Zu Zeiten des Dampffernsehens gehörte der Regionalsender WTVT noch zum CBS-Network. Ich stieß auf eine Liste von Sendungen aus den 50er bis 90er Jahren, darunter eine Puppenshow am Morgen für die Kleinen, eine Musiksendung für Teenager am Samstagnachmittag und eben Tampa Matinee, wo es bis ins Jahr 1988 werktäglich zwischen 4 und 6 Uhr nachmittags gut abgehangene Kinofilme zu sehen gab. Einmal, nur 3 Jahre nach dem Tod meines Sohnes, da kauerten Joe und Jake im Schneidersitz vor dem Fernseher und sahen King Kong hoch oben auf dem Empire State Building. Daran hatte ich nicht den geringsten Zweifel. Uns blieben nach unserer erneuten Heirat genau 10 gemeinsame Jahre. 9 davon, bevor der Krebs zurückkam, waren gute Jahre. Das letzte Jahr, nun ja, wir bemühten uns, es angenehm zu gestalten, was uns die ersten 6 Monate auch halbwegs gelang. Aber dann nahmen die Schmerzen an Fahrt auf, von mittelschwer zu schwer und von schwer zu dem Zustand, wo man an gar nichts anderes mehr denken kann. Donna schlug sich tapfer, wie gesagt, sie war eine Kämpferin. Einst trat sie einem tollwütigen Bernardiner mit nichts als einem Baseballschläger entgegen, doch gegen den in ihr wütenden Krebs hatte sie nur ihren Lebenswillen. Lange Zeit reichte das sogar. Erst als es auf das Ende zuging, war sie nur noch ein Schatten jener Frau, mit der ich an jenem denkwürdigen Abend in Providence im Bett gelandet war. Dennoch, in meinen Augen konnte das ihre Schönheit nicht schmälern. Donna wollte zu Hause sterben, und ich respektierte ihren Wunsch. Wir hatten eine Krankenschwester für den Tag und eine Teilzeitkraft für die Nacht, doch das meiste erledigte ich sowieso selbst. Ich half ihr beim Essen, und sobald sie es nicht mehr auf die Toilette schaffte, wechselte ich auch die Windeln. Ich tat alles ganz bewusst, der vielen verpassten Jahre wegen. In unserem Garten gab es einen gespaltenen Baum, vermutlich von einem Blitzeinschlag. Die beiden Hälften sind jedoch wieder zusammengewachsen, nur in der Mitte blieb eine herzförmige Lücke. Das waren wir. Falls einem das Bild zu kitschig ist, wen kümmert's? Ich berichte nur von meiner Wahrheit, so wie ich die Dinge gesehen und empfunden habe. Manche mag das Pech härter treffen als uns. Wir haben jedenfalls das Beste aus dem gemacht, was uns zugeteilt wurde. Ich lag im Bett und starrte auf die langsam rotierenden Schaufeln des Deckenventilators. Ich dachte an den Kinderwagen mit dem quietschenden Rad, an die Papierhüte, die Spielzeugdinosaurier. Doch am meisten dachte ich an die Nacht, in der Donna starb. Eine Erinnerung, die ich lange verdrängt hatte. Jetzt, so schien es, musste ich mich ihr stellen. Es war eine kalte Winternacht mit einem Schneesturm aus Nordost und Windstärke 8. Um 3 Uhr nachmittags hatte die Nachtschwester aus Lewiston uns für diesen Tag abgesagt. Die Straßen, sagte sie, seien unpassierbar, immerhin war die Stromversorgung wohl stabil. Die Lampen im Haus hatten zwar ein paar Mal geflackert, waren aber nicht ausgegangen. Keine Ahnung, was ich in diesem Fall gemacht hätte. Ende Dezember hatten sie Donners Schmerztherapie von Oxycontin auf eine Morphinpumpe umgestellt. Die Apparatur wachte Tag und Nacht an ihrem Bett und war an den normalen Hausstrom angeschlossen. Donna schlief. Es war kalt in unserem Schlafzimmer. Die Heizungsanlage im Keller kam gegen den heulenden Januarwind nicht an. Trotzdem waren ihre eingefallenen Wangen schweißbedeckt und die wenigen dünnen Haare, die ihr geblieben waren, klebten an ihrem fragilen Schädel.